verlorene Zeit. Sie hält nicht an, es ist zu weit. Ein Atemzug ist das, was bleibt. Zum Greifen nah, die Ewigkeit. Glaube mir, es wird ein Morgen geben. Es ist der letzte Weg, dein Geist wird immer leben. Jede Seele wird gesetzt, im Spiel das Leben heißt. Es ist doch nur ein Teil von dem, was ewig bleibt. Es ist nur ein kleines Licht in großer Dunkelheit. Es ist doch nur ein Teil von dem, was ewig bleibt. Der Körper zehrt, das Fleisch ist schwach. Der Zahn der Zeit am Knochen nagt. Die Haut ist fahl, die Augen trüb. Die Hülle stirbt, die Asche siegt. Glaube mir, es wird ein Morgen geben. Es ist der letzte Weg, dein Geist wird immer leben. Jede Seele wird gesetzt, im Spiel das Leben heißt. Es ist doch nur ein Teil von dem, was ewig bleibt. Du bist nur ein kleines Licht in großer Dunkelheit. Es ist doch nur ein Teil von dem, was ewig bleibt. Es ist vorbei, der Schleier fällt. Der Körper tot, die Seele lebt. Unendlich frei in Zeit und Raum. Erlebst nun Wirklichkeit in einem Traum. Glaube mir, es wird ein Morgen geben. Es ist der letzte Weg, dein Geist wird immer leben. Jede Seele wird gesetzt, im Spiel das Leben heißt. Es ist doch nur ein Teil von dem, was ewig bleibt. Du bist nur ein kleines Licht in großer Dunkelheit. Es ist doch nur ein Teil von dem, was ewig bleibt. Im Spiel das Leben heißt. Es ist doch nur ein Teil von dem,